scheiße, du, du, du, scheiße, du, Volkswagen ist kaputt, du, du, scheiße, du, ja, ja, scheiße, du, du, du, scheiße, du, Volkswagen ist kaputt. Ja, ja, scheiße, aus, guck ich drauf und pass drauf, da, da, da, schneller Stuhl, Volkswagen ist schon los, ja, ja, scheiße, aus, guck ich drauf und pass drauf, da, da, da, schneller Stuhl. Fucking this guy.